ein Wort und deine Hand wischt eine Träne fort. Und dein leerer Blick sinkt in dein Glas. Du sitzt hier vor mir und dein Gesicht lässt keinen Zweifel mehr. Heute sagst du mir, dass ich dich verliere. Nie war Zeit für dich, ich lebte nur in meiner eigenen Welt. Ich weiß, du wirst gehen, ich muss dich verstehen. Die Nacht mit dir an den Tag verliebt. Schenk mir die Zeit, die uns noch bleibt. Lieb mich ein letztes Mal, lass mich dich noch einmal spüren. Bist du am Morgen nicht mehr hier, etwas bleibt. Zählte nicht viel. Du hast oft geweint, doch ich war blind, sah deine Tränen nicht. Heute ist mir klar, wie einsam du warst. Lieb mich ein letztes Mal, bleib mir keine andere Wahl. Ich weiß, dass ich die Nacht mit dir an den Tag verliere. Schenk mir die Zeit, die uns noch bleibt. Lieb mich ein letztes Mal, lass mich dich noch einmal spüren. Noch immer liebst und du mir vergibst, dann schließ die Tür und bleib bei mir. Lieb mich ein letztes Mal, lass mich dich noch einmal spüren.